und er fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und tat ihn aus den Weingärtnern und zog über Land. Und sandte einen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nehme von der Frucht des Weinberges. Sie nahmen ihn aber und stäubten ihn und ließen ihn leer von sich. Abermal sandte er zu ihnen einen andern Knecht. Demselben zerwarfen sie den Kopf mit Steinen und ließen ihn geschmiert von sich. Abermal sandte er einen anderen, denselben töteten sie, und viele andere, etliche stäubten sie, etliche töteten sie. Da hatte er noch einen einigen Sohn, der war ihm lieb, den sandte er zum letzten auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohne scheuen. Aber dieselben Weingärtner sprachen untereinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn heraus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr auch nicht gelesen diese Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbarlich vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie vernahmen, dass er auf sie dieses Gleichnis geredet hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Und sie sandten zu ihm etliche von den Pharisäern und Herodes Dienern, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist, und fragest nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrest den Weg Gottes recht. Ist es recht, dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Sollen wir ihn geben oder nicht geben? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versuchet ihr mich? Bringet mir einen Groschen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten ihm, da sprach er: Wes ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich seiner. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die da halten, es sei keine Auferstehung. Die fragten ihn und sprachen: Meister, Moses hat uns geschrieben, wenn jemands Bruder stirbt und lässt ein Weib und lässt keine Kinder, so soll sein Bruder desselben Weib nehmen und seinem Bruder Samen erwecken. Nun sind 7 Brüder gewesen, der erste nahm ein Weib, der starb und ließ keinen Samen, und der andere nahm sie und starb und ließ auch nicht Samen, der dritte desselben gleichen, und nahm sie alle 7 und ließen nicht Samen. Zuletzt nach ein starb das Weib auch. Nun, in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Weib wird sie sein unter ihnen? Denn 7 haben sie zum Weibe gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Ist es nicht also, ihr irret, darum, dass ihr nicht wisset von der Schrift, noch von der Kraft Gottes? Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie nicht freien, noch sich freien lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen werden, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei dem Busch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott aber ist nicht der Toten, sondern der lebendigen Gott. Darum irret ihr sehr. Und es trat zu ihm der Schriftgelehrten einer, der ihnen zugehöret hatte, wie sie sich miteinander befragten, und sah, dass er ihnen sein geantwortet hatte, und fragte ihn: Welches ist das vornehmste Gebot vor allen? Jesus aber antwortete ihm: Das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von all deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Es ist kein anderes größeres Gebot, denn diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrlich recht geredet, denn es ist ein Gott und ist kein anderer außer ihm. Und denselben lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von allen Kräften und lieben seinen Nächsten als sich selbst, das ist mehr denn Brandopfer und alle Opfer. Da Jesus aber sah, dass er vernünftig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht ferne von dem Reich Gottes. Und es durfte ihn niemand weiter fragen. Und Jesus antwortete und sprach, da er lehrte im Tempel: Wie sagen die Schriftgelehrten, Christus sei Davids Sohn? Er aber, David, spricht durch den Heiligen Geist: Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Da heißt ihn ja David seinen Herrn. Woher ist er denn sein Sohn? Und viel Volks hörte ihn gerne. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen: Sehet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern gehen und lassen sich gerne auf dem Markt grüßen. Und sitzen gerne oben an in den Schulen und über Tische im Abendmahl. Sie fressen der Witwen Häuser und wenden langes Gebet vor. Dieselben werden desto mehr Verdammnis empfangen. Und Jesus setzte sich gegen den Gotteskasten und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, denn alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Übrigen eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles, was sie hat, ihre ganze Nahrung eingelegt. Und da er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm seiner Jünger einer: Meister, sieh, welche Steine und welch ein Bau ist das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du wohl allein diesen großen Bau? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und da er auf dem Ölberge saß gegen dem Tempel, fragten ihn besonders Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas: Sage uns, wann wird das alles geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann das alles soll vollendet werden? Jesus antwortete ihn und fing an zu sagen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn es muss also geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich ein Volk über das andere empören und ein Königreich über das andere, und werden geschehen Erdbeben hin und wieder und wird sein teure Zeit und Schrecken. Das ist der Notanfang. Ihr aber sehet euch vor, denn sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen, und ihr müsst gestäupt werden, und vor Fürsten und Könige müsst ihr geführt werden, um meinetwillen zu einem Zeugnis über sie. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht, was ihr reden sollt, und bedenkt euch nicht zuvor, sondern was euch zu derselben Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber überantworten ein Bruder den anderen zum Tode und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören wider die Eltern und werden sie helfen töten und werden gehasset sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Wenn ihr aber sehen werdet den Greuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, dass er stehet, da er nicht soll, wer es lieset, der vernehme es, Alsdann wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder in das Haus und komme nicht darein, etwas zu holen aus seinem Hause. Und wer auf dem Felde ist, der wende sich nicht um, seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Säugern zu der Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter. Denn in diesen Tagen werden solche Trübsale sein, als sie nie gewesen sind bisher, vom Anfang der Kreaturen, die Gott geschaffen hat, und als auch nicht werden wird. Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählet hat, hat er diese Tage verkürzt. Wenn nun jemand zu der Zeit wird zu euch sagen, siehe, hier ist Christus, siehe, da ist er, so glaubet nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christi und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Auserwählten verführen, so es möglich wäre. Ihr aber sehet euch vor, siehe, ich habe es euch alles zuvor gesagt. Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden und wird versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende der Himmel. An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter gewinnen, so wisset ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr sehet, dass solches geschieht, so wisset, dass es nah vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Gleich als ein Mensch, der über Land zog und ließ sein Haus und gab seinen Knechten Macht, einem jeglichen sein Werk und gebot dem Türhüter, er solle machen. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnschrei oder des Morgens. Auf dass er nicht schnell komme und findet euch schlafend. Was ich aber euch sage, sage ich allen. Wachet!